Ist der Händler durch die notwendige Mechanisierung seines Verfahrens unschädlich gemacht, so muss begreiflicherweise der Wahnwitz einer Möglichkeit, mit Geld Handel zu treiben, aus der Welt verschwinden, weil ansonsten jene Mechanisierung niemals wirklich erfolgte. Habe ich aber erkannt, dass die falsche jüdische Denkpfeilrichtung vom Gelde zur Ware mit allen Vergewaltigungsmöglichkeiten des die Ware erzeugenden Menschen fassenden Geistes in dem Augenblicke ausgetilgt ist für alle Zeiten, wo nichts mehr Wirtschaftliches in dieser falschen Denkrichtung geschehen kann, dieweil der Handel mit Geld, das Verleihen von Geld dem Bereiche des beweglichen Gehirnes ein für allemal durch unumstößliche Gesetze entzogen ist, dann hat des arischen Menschen Befreiungsstunde geschlagen. Dann wird hier auf Erden der Redliche, der Fröhliche, der Schöpferische herrschen, weil er eben wieder vorhanden sein wird und nicht zum Sklaven des Geldgewaltigen verurteilt zu Ohnmacht und Aussterben verdammt sein wird, wie heutzutage. Geldleihe als Monopol des Staates einzig und allein ist Bedingung und Voraussetzung jeglicher arischer Wirtschaftsordnung. Natürlich umheult uns also gleich das Zetergeschrei und die Überredungsflut der Händlerpsychagogen, die der törichten, denkfaulen und entgeistigten Allgemeinheit also gleich mit höhnischen und witzelnden Worten vorplärren und weismachen werden, dies sei die unmögliche Schrulle eines in wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten völlig ahnungslosen und weltunkundigen Philosophen, der mit seinen närrischen Theoremen sich nicht ins grelle Licht der Alltagswirklichkeit hineinwagen sollte. Wir aber sagen solchen Vergewaltigern der Menschheit, die mit Verzweiflung verspüren, dass durch uns etwa gar ihrer Gewaltherrschaft letztes Stündlein geschlagen haben könnte, dass dies nicht nur möglich, sondern geradezu notwendige Voraussetzung zur Gestaltung einer arischen Wirtschaft ist, welche Voraussetzung in dem Augenblicke auch verwirklicht sein wird, wo jene Gesetze aufgestellt und allgemein verstanden sein werden, die eben einer Wirtschaftsreform zur notwendigen Grundlage dienen müssen. Das zum ersten Male aber richtig erkannte Geld der arischen Menschheit ist ein Tauschmittel zur Erwerbung von Waren, niemals aber selber Ware und Handelsartikel. Nur der Staat hat demnach das unveräußerliche und unerschütterliche ihm allein eignende Recht, Geld an das Individuum zu verleihen, zum Zwecke wirtschaftlicher Unterstützung, niemals aber mehr darf es der Ausplünderung des Arias durch überstaatliche Gewalt des beweglichen Geistes dienen. Sofort werde ich von den Wutschnaubenden mit der höhnischen Frage unterbrochen werden, wie denn in aller Welt mein allmächtiger neuer Staat es verhindern wolle, dass der, so das Geld hat, es jenen borge, so seiner benötigen? Mit kalter Gelassenheit sei es in diese wutverzerrte Visage hineingesagt: Wie der arische Staat dies auf einfachste für alle Zeiten unmöglich machen wird, dadurch, dass vom Privatmanne dem Privatmanne geliehenes Geld nicht klagbar ist und demnach aus solchen ungesetzlichen und angezeigt schwer zu bestrafenden Wirtschaftshandlungen hervorgehende Geldforderungen nicht nur nicht anerkannt, sondern als verbrecherisch zu gelten haben und jedenfalls vor dem arischen Rechte einfach nicht vorhanden sind. Nicht wahr, ja? Hier reißt du das geifernde Maul auf, Mann der Händler- und Herrschergier. So etwas Verrücktes und Tolles hast du noch nie gehört. Ins Irrenhaus gehört der Verfluchte, der deiner Jahrtausende hindurch unbeanstandet gebliebenen Welteroberung derart vermessen in allerletzter Stunde entgegentritt. Geduld, Ahasver. Es wird noch ganz anders kommen. Geduld, du und deine göttliche Macht. Sie werden in Nacht und Nebel sich verflüchtigen und in den Abgrund der Hölle versinken vor der Helle der Geisteskraft arischer, neu erstehender Menschheit. Deine welterobernde Waffe, das Geld, es ist dir entrissen und liegt ein zerbrochenes Marterwerkzeug im Abgrunde, indes sich der arische Mensch ein neues, seinem Leben und Gedeihen dienendes, vor deinen verstörten und entgeisterten Raubtierblicken zu erschaffen, sich soeben anschickt. Geduld, bald hält er es in Händen, und dann heißt's für dich, entweder werden wir er oder aber zugrunde gehen. Dass dies alles eine ungeheure Umwälzung beinhaltet, die nur möglich sein wird, wenn durch Schriften und Vorträge, dieser als einzig und allein mögliche und die bleibende Erlösung des Arias aus der jüdischen Weltvergewaltigung zeitigende Weg aller Welt einleuchten wird, ist gewiss. Aber dies eben wird die letzte Probe für den fassenden Geist sein, ob er noch imstande ist, Erkanntes zu verwirklichen. Dass er es in der Führerschicht restlos erkenne, dafür will diese Schrift gesorgt haben, die demnach den Unterbau unerschütterlicher Einsichten liefern will, über dem sich ja erst das weit hinragende Gebäude aller Verwirklichung erheben kann. Erst wenn jede Art von Geldleihe im Privatleben als Ungesetzlichkeit, ja als Unmöglichkeit erkannt worden sein wird, erst dann wird die arische Wirtschaft beginnen können. Etwa 10 Jahre aber, schätzen wir ein, wird sich, falls das Gesetz erkannt, auch verwirklicht worden sein wird, noch jener Übergangszustand hinschleppen, da die Beweglichen, nicht einsehen und glauben wollend, dass ihr gewohntes Wirken nun wirklich ein für allemal ausgeschaltet sei, noch weiterhin in Geheimen Geld an Bedürftige verleihen werden. Dann aber werden sie immer wieder erleben, dass der Bedürftige, der in der Not Unterschrift und Schwur geleistet hatte, kalt lächelnd auf das Gesetz verweisend die Zahlung verweigern und mit der Anzeige drohen wird, so dass der Geldmann, ein betrogener Betrüger, sein nicht mehr ausübbares Gewerbe schließlich und endlich mit Verzweiflung aufgeben wird und muss. Gewiss, dies sind Zukunftsbilder. Aber wer nicht imstande ist, solches im Hinblick auf die eine erkannte Gesetzmäßigkeit heraufzubeschwören, dessen fassende Kraft reicht eben nicht aus, Erfasstes und demnach zum Gesetze Erhobenes bis ans Ende zu verwirklichen, und er wird demnach es sich selber zuzuschreiben haben, wenn die Gesetzmäßigkeiten, die der bewegliche Geist zu seiner Weltherrschaft braucht, die Herrschenden bleiben, arischem Vorherrschen für alle Zeiten ein Ende bereitend.